Auf geht's, ab geht's. Auf geht's, ab geht's. Auf geht's, ab geht's, auf geht's, ab geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, ab geht's. Drei Tage wach, nächste Party kommt bestimmt. Drei Tage wach, after hour, volle hour. Drei Tage wach, drei Tage wach, jetzt wirst du langsam schwach. Auf geht's, ab geht's, auf geht's, ab geht's, auf geht's, auf geht's. Drei Tage wach, nächste Party kommt bestimmt. Drei Tage wach, after hour, volle hour. Drei Tage wach. Wirst du langsam schwach. Auf geht's, ab geht's, auf geht's, ab geht's, auf geht's. Drei Tage wach, nächste Party kommt bestimmt. Drei Tage wach, after hour, volle hour. Drei Tage wach, drei Tage wach. Jetzt wirst du langsam schwach. Auf geht's, ab geht's, auf geht's, ab geht's, auf geht's, ab geht's. Drei Tage wach, nächste Party kommt bestimmt. Drei Tage wach, after hour, volle hour. Auf geht's, ab geht's, auf geht's, ab geht's, auf geht's. Drei Tage wach, nächste Party kommt bestimmt. Drei Tage wach, after hour, volle hour. Drei Tage wach, drei Tage wach, jetzt wirst du langsam schwach. Auf geht's, ab geht's, auf geht's, ab geht's, auf geht's, ab geht's, auf geht's, auf geht's, auf, auf, auf, auf, auf. Auf geht's, ab geht's, auf geht's, ab geht's, auf geht's, ab geht's, auf geht's. Auf geht's, ab geht's, auf geht's, ab geht's, auf geht's, ab geht's, auf geht's. We'll be right back. Thank you.